Deutschlandfunk. Europa heute. In Frankreich sind im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen angesetzt. Wer wird antreten? Für das linke Lager, für das rechte Lager? Dies wird sich in Vorwahlen entscheiden. Damit bereits Erfahrung haben die Sozialisten. Schon 2011 gab es bei ihnen eine offene Vorwahl, um so ihren Kandidaten zu küren. Diesem Muster folgen jetzt erstmals auch die Konservativen. Alle Franzosen sind im November aufgerufen, mitzubestimmen, wer am Ende für die konservative Rechte antreten soll. Die Vorwahlen bei den Linken sind dagegen erst für den Januar geplant. Heute wollen die Republikaner schon mal die Liste derer vorstellen, die sich bei ihnen für die Vorwahlen qualifiziert haben. Anke Schäfer in Paris nennt uns die aussichtsreichsten Bewerber, aber auch diejenigen, die als Außenseiter gelten. Nicolas Sarkozy, Ex-Präsident, und Alain Juppé, Bürgermeister von Bordeaux und ehemaliger Ministerpräsident. Das sind die beiden Favoriten der Konservativen in Frankreich für das Amt des Präsidenten. Die beiden bewerben sich für die Vorwahlen sowie 6 weitere Kandidaten, darunter nur eine Frau, die 43 Jahre alte Nathalie Kosciusko-Morizet. Um bei diesen Vorwahlen kandidieren zu dürfen, musste sie unter anderem die Unterschriften von 2500 konservativen Parteimitgliedern und von 20 Parlamentsmitgliedern einsammeln. Moi j'y vais, je fonce, je me bats, c'est pas facile. Ich kämpfe, aber es ist nicht leicht. Bei diesen Vorwahlen gibt es ein Problem von Seiten der Parteiführung. Die hätte nämlich gerne, dass man unter sich bleibt. Dabei wird es in Frankreich durchaus kritisch gesehen, dass es immer wieder dieselben Köpfe sind, die sich für die höchsten Ämter bewerben. Unter anderem deshalb sind diese Vorwahlen überhaupt anberaumt worden, um für frischen Wind zu sorgen. Die Vorwahl wurde als offene Vorwahl angekündigt und das ist ja eine Chance. Denn auf diese Weise kann man Millionen Franzosen einladen, wählen zu gehen. Alle Franzosen können wählen gehen. Aber die Franzosen wissen das kaum und die Partei tut nichts dafür, dass es bekannter wird. Fast ist es, als wollte man das verschweigen. Vielleicht ist das ein Kalkül. Vielleicht sagen da welche, je weniger Wähler, desto besser für mich. Aber wenn zu wenige Franzosen wählen gehen im November, dann wird der Kandidat, der diese Vorwahlen gewinnt, nur wenig Rückhalt haben. Nathalie Kosciusko-Morizet war Umweltministerin, sie war Vizepräsidentin der UMP, aus der später die Partei Les Républicains, also die jetzigen Republikaner, wurden. Aber dass sie diese Vorwahlen im November gewinnt, das ist so gut wie ausgeschlossen. Und es ist wohl ebenso ausgeschlossen für die Kandidaten Bruno Le Maire, den Ex-Ministerpräsidenten François Fillon, für Hervé Mariton, Jean-François Copé und Jean-Frédéric Poisson. Dann also Nicolas Sarkozy. In Umfragen haben 3 von 4 Franzosen angegeben, dass sie den Ex-Präsidenten für nicht vertrauenswürdig halten und für nicht fähig, seine Wahlversprechen einzulösen. Nein, unter den wahlberechtigten Franzosen, und es wird erwartet, dass etwa 3 Millionen von ihnen zu den Vorwahlen gehen werden, gilt Alain Juppé als Favorit. Er ist 71 Jahre alt und bekleidet seit 4 Jahrzehnten hohe Ämter in der französischen Politik. Seit 1995 ist er mit einer kurzen Unterbrechung Bürgermeister von Bordeaux. In nationalen Fragen vertritt er durchaus unpopuläre Positionen, wie etwa den Willen, den Staatsapparat zurückzubauen. Er will eine proeuropäische Kampagne führen und gibt sich bei alledem immer freundlich, entspannt und unaufdringlich. Vor den Vorwahlen hat er sich besonders für einen guten Umgang untereinander stark gemacht und auf die Frage des französischen Fernsehsenders BFM, ob er Sarkozy unterstützen würde, wenn der gewinnt, sagt Alain Juppé. Ja, natürlich. Ich bin gegen persönliche Attacken. Ich trete an, um gegen die Sozialisten und gegen den Front National zu kämpfen. Dessen Programm wäre ein Desaster für Frankreich. Und dann setze ich mich ein für eine transparente Wahl und hoffe doch, dass jeder der Kandidaten eben den unterstützen wird, der dann gewinnt. Und übrigens stelle ich mir diese Frage gar nicht, denn ich werde die Wahl gewinnen. Alain Juppé ist also optimistisch. Doch fragt man wiederum die 250.000 Parteimitglieder der Republikaner, dann werden hier die meisten für Nicolas Sarkozy stimmen. Er hat also Chancen und macht seinerseits, Vorwahlen hin oder her, längst mit äußerst markigen Wahlkampfsprüchen von sich reden. Im Fokus für ihn in dieser Woche das Thema Identität. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Welcher Nationalität eure Eltern auch angehören, junge Franzosen, in dem Moment, in dem ihr Franzosen werdet, sind eure Ahnen die Gallier. Sarkozy möchte mit solchen Aussagen mit Blick auf die Präsidentschaft die französischen Wähler am rechten Rand für sich gewinnen. Ob er auch die Wähler bei den Vorwahlen so für sich gewinnen kann und überhaupt zum Kandidaten der Konservativen gewählt wird, das wird man im November sehen.